1. Im Zwölften Regierungsjahr des Königs Ahas von Juda wird Hosea, der Sonilas, in Samaria König über Israel und herrschte nun Jahr lang. 2. Atat, was Jahweh misfiel, jedoch nicht in dem Mass y die Fruher und Koniger Israels. 3. Salmanasseh, der König von Assyrien, zog gegen Hosea in den Krieg, woraufhin Hosea sich im Unterwarf und Tribut zahlte. 4. Als der Assyrische König jedoch feststellte, dass Hosea untrue war, weil er boten zum Ägyptischen König so er gesandt und den Jarlichen Tribut und Assyrien eingestellt hat, ließ er in Gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen. 5. Anschließend zog der Assyrische König gegen das gesamte Land Israel und belagert Samaria 3 Jahr lang. 6. Im neunten Regierungsjahr Hoseas erobert der Assyrische König Samaria, führte die Israeliten gefangen nach Assyrien und siedelt sie in Hala, Fluss Habor in Goshen Soi in den Staaten der Midrashim. 7. Die Israeliten hatten sich gegen Jahweh, ihren Gott, versündigt, der sie aus Ägypten und der Herrschaft des Pharao befreit hat, indem sie an der Götter verehrten. 8. Sie folgten den Brauchen der Völker, die Jahweh vor ihnen vertrieben hat, so i den selbst gemachten Gesetzen ihre eigenen Könige. 9. Die Israeliten taten dinge, die Jahweh, ihrem Gott, missfielen, sie errichteten sich Kultstätten auf allen Anhöhen, von kleinen Wachtürmen bis hin zu befestigten Stadten. 10. Sie stellten sich Gedenkstein und Askerbilder auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum auf. 11. Dort verbrannten sie Raucherwerk auf allen Anhöhen, genau wie die Völker, die Jahweh vor ihnen betrieben hat, und provozierten Jahweh dadurch im ihren Bösen Taten. 12. Sie dienten Götzenbildern, obwohl Jahweh ihnen ausdrücklich verboten hat, solche Dinge zu tun. 13. Jahweh warnte Israel und Juda jedoch durch als sein Propheten und Seher, indem sprach, Kurtum von Juren Bosen Wegen und Haltet mein Geboten Satzingen, Genor nach der Weisung, die ich Juren Vatten gegeben und Uke Dirch mein Diener, die Propheten, übermittelt habe. 14. Doch sie gehorchten nicht, sondern blieben halstarig y ihr Vatter, die Jahweh, ihrem Gott, nicht vertraut hatten. 15. Sie missachteten sein Satzingen und den Bund, den mit ihren Vatten Jesklesen hat, so i sein Warnungen. Stattdessen folgten sie nichtigen Götzen und handelten eitel, indem sie die Völker ringsum nachahmten, obwohl Jahweh ihnen dies ausdrücklich verboten hat. 16. Sie verworfen allgebot Jahwehs, ihres Gottes, fertigten sich gegossene Bilder von zwei Kalbenen, stellten Askerbilder auf, betieten das gesamte Heer des Himmels und dienten dem Baal. 17. Sie ließen ihr Son und Tochter Dirches Feuer gehen. Praktizierten Warsagerei und Zeichenduterei und Taten als, was Jahweh missfiel, in zum Zorn zu reisen. 18. Daraufhin erzent sich Jahweh heftig über Israel und entfernte sie aus seiner Gegenwart, so dass ne der Stamm Juda übrig blieb. 19. Doch auch die Juda hielten die Gebote Jahwehs, ihres Gottes, nicht ein, sondern folgten den Satzungen, die Israeliten selbst geschaffen hatten. 20. Die Schalb verwarf Jahweh das gesamte Geschlecht Israels, demütigt sie und gab sie plunderen Preis, bis sie schließlich aus seiner Gegenwart verstieß. 21. Nachdem sich Israel vom Hause Davids losgerissen und Jerubim, den Sohn Nebats, zum König gemacht hat, werfet Jerubim die Israeliten zum Abfall von Jahweh und zu schwerer Sünde. 22. Die Israeliten verharten in allen Sünden, die Jerubim eingeführt hat, und ließen nicht davon ab. 23. Dies dauerten, bis Jahweh die Israeliten aus seiner Gegenwart entfernte, yrs durch als sein Diener, die Propheten, angedroht hat. So wurden die Israeliten von ihrem Land nach Assyrien in die Gefangenschaft geführt, wo sie bis hüb geblieben sind. 24. Der König von Assyrien ließ daraufhin Menschen aus Babel, Kutha, Awar, Hamath und Sepharwaim kommen und siedelt sie anstelle der Israeliten in den Staaten Samariasen. Dies Volker nahmen das Land Samaria in Besitz und wohnten. In seinen Staaten. 25. Da sie jedoch zu Begin ihrer Ansiedlung Jahweh nicht verehrten, sandt Jahweh Lohen unter sie, die viel von ihnen toten. 26, man berichtet dem Assyrischen König, die Volker, die du umgesiedelt und in den Städten Samayas angesiedeltest, kennen direkte Verehrung des Gottes Diocese Lands nicht, 27. Daraufhin befahl der Assyrische König, last einen der Priester, die ICH von dort weggeführt habe, zurückkehren, damit er sich dort niederlast und sie lehrt, wie der Gott des Lands wäret wer den muss, 28. So kam einer der Priester, die aus Samaria ins Exil geführt worden waren, zurück und ließ sich in Bethel nieder, alert sie fortan, wie sie Jahwe wären Sultan. 29. Denik fertigt sich jeds voksein eigenen Gotteren und stelte sie in den Kultstaten auf den Anhoen auf, die Samariter errichtet hatten, jewels in den Stadten, in denen sie wohnten. 30. Die Bewohner von Babel machten sich Sukkot Beneth, die von Kutha Nergal, und die von Hamath Asama. 31. Die Weiter fertigten Nibchas und Tharthaken, waren die Sepharwiter Iakinder für Adramelek und Anamelek, die Gotter von Sepharwaim, im Fue of Abranton. 32. Gleichzeitig Veriten sie auch Jahwe und setzten Priester aus ihrer Mitte für die Kultstätten auf den Anhoen ein, die dort für sie opferten. 33. Sie Veriten Jahwe, dienten aber gleichzeitig auch ihren eigenen Gotten, gemäß den Brauchen der Volker, aus deren Heimat sie vertrieben worden waren. 34. Bis zum Hütigen Tag handeln sie nach ihrer alten Weise. Sie waren Jahwe nicht wirklich und halten sich wederen sein Satzungen und Brauch nochen das Gesetzen Gebot, das Jahwe den Sohnen Jacobs, dem er den Namen Israel gab, auferlegt hat. 35. Jahwe hat jedoch einen Bund imite ihnen Jesklassen und ihnen geboten, sollt kein anderen Gotter wären. Betet sie nichten, dient ihnen nicht und opfert ihnen nicht, 36. Verit stattdessen Jahwe, der Uke mit großer Markt und ausgestrecktem Arm aus Ägypten geführt hat, in Salt Amberton und im Opfern, 37. Die Satzingen, Rechter, das Gesetzen das Gebot, die Uke vorschrieben hat, sollte stets befolgen und kein anderen Gotter wären, 38. Verges den Bund nicht, den ich mit Uke Jesklassen habe, und verit kein anderen Gotter, 39. Verit viel mehr Jahwe, uren Gott, den word Uke aus der Hand all ihre Feinde erretten, 40. Sie gehorchten jedoch nicht, sondern verfuhren weiterhin nach ihrer alten Weise. 41. Dies Volker veriten also Jahwe, dienten aber gleichzeitig auch ihren Gottesbildern. Iakinder und Enkeltan bis zum Hütigen Tag genauso, wie sie weitergetten haben.